1 Live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4 und 3 Stunden Musik, in denen wir unter anderem stolpern werden über bezaubernd schönen Dubstep aus St. Petersburg, Russland, über die entzückende Schwedin Sally Shapiro und ihr neues Album, die Altmeister Yola Tengo. Das sind nur einige der Musiken, die ich heute hier beabsichtige zu spielen. Es geht los mit einem Techno-Hausproduzenten aus San Francisco, Alan Biallo, möglicherweise ausgesprochen Brick by Brick, also Stein auf Stein, ist sein Album, das so ein bisschen auch zur Retrospektive gerät, denn nicht alle Tracks sind so frisch, dass sie in den letzten Monaten jetzt produziert worden wären. Ganz bewusst bietet er verschiedene Styles an, natürlich im Segment, im Bereich Techno-House. Aufgefallen ist mir unter anderem diese wunderschöne Nummer Borderline, mit der es heute Abend losgeht. Thank you. 1-3-4, Ladies and Gentlemen, wir bleiben deep, übrigens noch eine ganze Weile, gehen aber hier in die Landschaft synkopischer britischer Beats. Jay Orbison, ein Mann, auf den ich verdammt viel setze, seit ich die ersten beiden Tracks, die mir zugänglich von ihm geworden sind, hören konnte, hier auch schon gespielt habe. Dies ist einer der beiden, Wet Look, Jay Orbison aus London. Danach kommt Martin Dijkers aus Holland, Niederlande, wohnhaft in den USA, in einer völlig neuen Rolle, nämlich als A Made Up Sound, so nennt er sich. Turn back. 1 Live 4. Meine Güte, was habe ich in diesem Jahr bereits viele Tracks von Martin Dijkers gespielt, der, wie gesagt, der Liebe wegen schon vor einiger Zeit in die USA gezogen ist, nach Washington, und der mit diesem Titel und auch mit dem Projektnamen, den er sich selber verleiht, A Made Up Sound, in eher technoidere Gefilde abdriftet. Wire ist der Track, den wir gehört haben, also Draht. Aber auch für diesen Track gilt, wie für seine eher im Haus Dubstep angesiedelten Tracks, dass hier viele Drähte, viele Fäden gebündelt werden, sowohl was die Sounds betrifft, wie auch rhythmisch. Man muss nicht alle Tracks von Martin Dijkers gut finden, aber interessant, finde ich, sind sie alle Male, und deshalb hat auch dieser Track mich sofort irgendwie gekickt. Es gibt eine neue Armada von Downbeat-Artists, die ich hier in den letzten Wochen versuche, so vehement wie eben möglich zu spielen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass einzelne Tracks einigen von euch doch gehörig auf die Nerven gehen, was da so kreuz und quer schießt an Basslines, und wen's nicht trifft, den stampfen Synthesizer in den Boden. Das spottet oft schon jeder Beschreibung, aber es ist unter anderem auch ein Zeichen der sogenannten Globalisierung, dass gerade neuere Musik völlig unabhängig sich gebärdet von althergebrachten angloamerikanischen Räumen oder Zentren. Die Artists dieser neuen Downbeat-Musik kommen aus allen möglichen Regionen. Aus Australien habe ich heute mal This One mitgebracht, und in Wien in Österreich hockt jemand, der hier auch schon öfter gespielt worden ist, Dorian Concept, der jetzt eine neue Zweitrack-EP veröffentlicht, die schon in einschlägigen Foren auf sehr, sehr viel Echo stößt, mit dem Titel Trilingual Six oder Sexperience, so muss ich es aussprechen, stößt Dorian Concept, wenn man es genau hört, sogar in Hip-Hop-hausige Dimensionen vor, die er natürlich, sonst wäre er nicht Dorian Concept, irgendwie dann auch wieder prompt zerstört. Was ist das nur für ein Titel? Trilingual Sexperience, also dreisprachige Sexerfahrung. Ich könnte mir vorstellen, es geht um die musikalische Umsetzung von Gruppensex, an dem mindestens drei Leute beteiligt gewesen sein müssen, deshalb drei Sprachen. So zumindest stelle ich mir das vor. Vielleicht waren es aber auch 11, die sich der besseren Verständigung halber auf drei Sprachen reduziert haben. Also ich glaube, das ist für den Titel, den wir jetzt hören werden, ein durchaus angemessener Name. Dorian Concept, neuer Track, Trilingual Sexperience. Jetzt habe ich ihn auch unfallfrei hier nochmal rausbekommen. We'll be right back.

1Live4, ganz kurz, diesen Namen hatte ich eben schon ins Gespräch geworfen. Ich sag gleich noch zwei, drei Sätze aus St. Petersburg. Blaster, hier mit dem Titel Syrup Feeling. 1 Live 4, hier mache ich mal einen ganz kleinen Break. Wir haben gerade gehört einen Song aus dem neuen Album von Taken by Trees. Im Grunde ist Taken by Trees eine Ein-Frau-Geschichte, nämlich die von Victoria Bergsman, der Schwedin, die bereits Mitte der 90er Jahre zu der Stockholmer, ich glaube am Anfang war das eine reine Frauenband, The Concretes, zählte, mit der sie auch 2 oder 3 Alben aufgemacht hat, bevor sie diese Band vor 3-4 Jahren etwa verlassen hat. Dann wurde sie bzw. ihre Stimme bekannt, wenn ich das richtig entsinne, durch den Peter Björn und John Hit Young Folks, denn da hatte sie die weibliche Stimme, und der Björn Uttling von Peter Björn and John hat auch das erste Taken by Trees Album von Victoria Bergsman produziert. Jetzt das zweite, es heißt East of Eden, und der Name mag das schon ein bisschen andeuten. Für dieses Album ist Victoria Bergsman nach Pakistan gegangen, wo schwerpunktmäßig ein Großteil des Albums entstanden und auch aufgenommen ist, mit pakistanischen Musikern, die zum größten Teil spontan erst vor Ort und durch viele Zufälle bedingt rekrutiert worden sind. Als Gast auf diesem Album unter anderem aber auch Noah vom Animal Collective zu hören, den wir hier im Chor der Background-Stimmen mitgehört haben. Taken by Trees. Davor habe ich diese wunderschön reduzierte und versonnen daherkommende Nummer von Patrick Chardronnet gespielt, die jetzt erschienen ist. Großartig finde ich sie, sie heißt Piper. Und davor aus St. Petersburg einen unglaublich schönen, warmen, harmonischen und verspielten, sehr häufig und sehr gern ins Jazzige gehenden Dubstep, sehr uplifting, also schon zügig. Das reicht bis zur hausigen Version von Blaster aus St. Petersburg. Das Album mit dem unglaublich langen Titel, ich versuche ihn trotzdem, The Incredible Adventures of Ken Solika and Quetzalcoatl Among the Air Castles. Ein Album, das ich absolut empfehle. Wer ein bisschen googeln möchte, Blaster, B-L-A-S-T-A, der müsste eigentlich fündig werden und im Netz auch eine ganze Reihe von Hörbeispielen finden können. Es geht weiter. Ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben noch gut 5 Minuten bis zu den Infos, bevor es hier dann weitergeht mit Tom Dimack und In Your Eyes. Bis gleich. 1Live. Infos. Mit Jessica Hossler um 23 Uhr. Soldaten gegen Waldbrände in Griechenland im Einsatz. Veranstalter mit Leichtathletik-WM in Berlin zufrieden. Und das Wetter morgen wieder hochsommerlich. Die Waldbrände in Griechenland haben die Vororte der Hauptstadt Athen erreicht, trotz Großeinsatz der Feuerwehren. Die Flammen lodern auf einer Länge von bis zu 50 Kilometern. Mehrere tausend Menschen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Die Regierung hat auch die Armee eingeschaltet. Soldaten sollen nach wieder aufflammenden Feuern Ausschau halten. Außerdem patrouillieren sie in Waldregionen, die noch nicht brennen, um mögliche Brandstifter zu finden. Die griechischen Feuerwehren haben Hilfe aus dem Ausland bekommen. Mehrere Länder schickten Löschflugzeuge in die Krisenregion. In Ellwangen in Baden-Württemberg hat sich am Rande eines Volksfestes ein Flugzeugunglück ereignet. Ein Hubschrauber ist mit einem Kleinflugzeug zusammengestoßen. Dabei kamen alle vier Insassen des Hubschraubers ums Leben. Der Pilot des Kleinflugzeugs überlebte schwer verletzt. Auf dem nur wenige Meter entfernten Volksfest waren zum Zeitpunkt des Unglücks rund 1000 Besucher. Es wurde niemand verletzt. Der Hubschrauber war auf einem Rundflug für die Festgäste. Das Flugzeug hatte einen Fallschirmspringer abgesetzt und befand sich auf dem Rückflug. Zehntausende Besucher haben am Wochenende einen Blick hinter die Kulissen der Bundesregierung geworfen. Zum Tag der offenen Tür im Kanzleramt und den 14 Bundesministerien kamen insgesamt 160.000 Menschen. Damit wurden die Erwartungen der Bundesregierung übertroffen. Sie hatte mit bis zu 100.000 Besuchern gerechnet. Die Veranstalter der Leichtathletik-Weltmeisterschaft sind mit der Veranstaltung zufrieden. Das WM-Organisationskomitee lobte die rund 3.500 Freiwilligen, die die Sportler betreut haben. Finanziell läge die Weltmeisterschaft mit 400.000 verkauften Karten im Plan. In der Medaillenbilanz kamen die USA auf den ersten Platz, gefolgt von Jamaika und Kenia. Die deutschen Sportler gewannen insgesamt 9 Medaillen und erreichten damit Platz 6. In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Bochum seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Gegen Hertha BSC gewannen die Bochumer 1:0. Weniger gut lief's für Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher verloren bei Werder Bremen mit 0:3. Im dritten Sonntagsspiel trennten sich der VfL Wolfsburg und der Hamburger SV 2:4. 1Live. Sektorwetter. In der Nacht gehen die Temperaturen runter auf bis zu 8 Grad. Morgen traut sich dann keine Wolke an den Himmel. Dazu werden es in Hennef 29 Grad, in Essen 30 und in Düren bis zu 31 Grad. Auch der Dienstag startet sonnig. Im Laufe des Tages ziehen dann Schauer und Gewitter auf. Dazu sinken die Temperaturen auf maximal 26 Grad. Stauschau. Mit einer Meldung, und zwar einer Sperrung auf der A40 Essen Richtung Duisburg. Die ist in Höhe Essen-Hotrop bis morgen früh gesperrt. Es gibt aber eine Umleitung. Eins live. Vier. Okay, bevor ich hier weitermache mit Musik, erlaubt mir einfach mal die Bemerkung oder die Einschätzung, dass das Fernsehprogramm an den allermeisten Tagen der Woche aus meiner Sicht so nach Mitternacht oft erst richtig interessant wird. Ich ziele dabei nicht nur auf Spielfilme mit Humphrey Bogart oder französische Kriminalfilme, sondern auch auf Dokumentationen, wie mir vor einiger Zeit mal eine unter die Augen gekommen ist. Da ging es um die Stadt Zürich. Und zwar um die Füchse, die in Zürich wirklich in wahren Heerscharen in den letzten Jahren einmarschiert sind. Ich glaube, Zürich dürfte europaweit die Stadt sein mit der möglicherweise größten Fuchsdichte, wobei Köln da nicht wesentlich zurückstehen dürfte. Auf jeden Fall war zu sehen, dass nachts in Zürich nahezu hinter jeder Mülltonne, gegebenenfalls auch in jeder Mülltonne, ein Fuchs zu sehen war. Was ich deshalb erwähne, weil ein findiges Plattenlabel aus Zürich sich nach diesem Phänomen benannt hat, nämlich City Fox, also Stadtfuchs, wenn man so will. Und auf diesem Label veröffentlicht jetzt das Schweizer Duo Digital Line einen, wie ich finde, sehr interessanten Track, der heißt Seeking Attention, kommt ähnlich wie Patrick Chardonnay eben sehr trocken und minimal zunächst daher, aber dann schiebt sich so ein unheimlich schmutziges E-Piano mit sehr schönen Chordreihen da rein und veredelt den Track auf eine Art, die ich ziemlich cool und gelassen und gut finde. Digital Line hier mit Seeking Attention. Wir gehen einfach mal rein in den Track. Sekunde. Da kommt er.

1 Live 4. Ein wunderschöner Nachmittag war das heute. Die Sonne schien, ich denke bei den allermeisten unter euch, die ihr jetzt gerade zuhört, vermutlich auch. Ich saß zu Hause, hörte völlig ergriffen Musik aus dem neuen Album von Tom Jenkinson, dem Square Pusher, und lauschte nebenbei der Reportage eines Fußballspiels aus der vierten Liga. Rot-Weiß Essen gegen den ersten FC Saarbrücken. Im Internet übertragen von zwei Reportern, die eine enorm griffige, bildhafte Sprache haben. Man fühlt sich, als wäre man wirklich mitten im Stadion dabei. Und in einer Situation hieß es, der Torhüter greife sich den Ball aus dem Himmel. Eigentlich gar nicht so ein falsches Bild, denn aus bestimmten Perspektiven ist es tatsächlich möglich zu glauben, ein Torhüter könne bis in den Himmel springen. Die Rede war von dem Saarbrücker Torwart, jetzt bin ich mir nicht sicher. Heißt es eigentlich der Saarbrückener Torwart oder der Saarbrücker Torwart? Also die Frage habe ich mir heute Nachmittag gestellt und bin ich bis jetzt auch nicht so ganz schlüssig geworden. Ich will natürlich von dem Spiel so ein bisschen weg, hier zum Squarepusher. Dieser Tom Jenkinson alias Squarepusher hat in den vergangenen Jahren wirklich die tollkühnsten Breakbeat-Konstruktionen, Jazz-Konstruktionen, was auch immer gefertigt. Er hat sich sogar bis in Coverversionen zum Beispiel von Love Will Tear Us Apart, von Joy Division verlaufen oder hinbewegt und kommt jetzt mit einem Album, das er schlicht und ergreifend betitelt Solo Electric Bass One. Im Grunde ist er ja Bassist. Das ist das Haus- und Mutterinstrument, wenn man so will, mit dem er seine musikalische Karriere gestartet hat. Und vor zwei Jahren hat er ein Konzert nur mit seinem Bass in Paris gegeben. Dieses Konzert ist aufgezeichnet worden und jetzt von seinem angestammten Label, dem Warp Label, wird das Ganze veröffentlicht. Squarepusher also völlig alleine an seinem Bass mit vielen Effekten, Flanger-Effekten und ich spekuliere mal, womöglich auch mit einem sechsseitigen Bass, so voluminös, so verspielt und ja, so klingt es einfach, als würde er sechs Saiten spielen, denn es gibt ja bestimmte Bassinstrumente, die auf diese sechs Saiten hin gearbeitet sind. Solo Electric Bass One. Davor habe ich die Downbeat-Legenden Deadbeats gespielt, die in den 90er Jahren sich mit ihren Platten in, ich glaube, nahezu jedem Koffer derjenigen Heads befanden, die als DJs unterwegs waren. Es gibt ein neues Album der Deadbeats, das heißt Made in the Shade. Ist es Nostalgie oder ist es wirklich so gut, dass ich es jetzt schon mehrfach gespielt habe? Ich tendiere eigentlich zur zweiten Version. Die Deadbeats, der Squarepusher und gerade verklungen erneut aus St. Petersburg, der atmosphärisch kosmisch agierende Breakbeat-Produzent Bob, B-O-P geschrieben, mit Musik aus seinem Album Clear Your Mind. Ich hatte in der letzten Woche die Hoffnung hier geäußert, das neue Roughage Crew Album hier mit Tracks in voller Länge spielen zu können, nachdem ich bisher nur auf editierte Fassungen zurückgreifen konnte. Und genau das kann ich heute anbieten. Einen Track, nämlich hier beispielhaft aus dem Album in voller Länge. Roughage Crew, Goldie und Haste. 1, 2, 4. Ich will versuchen, hier einen kleinen Break zu machen. Ich hoffe, dass der nicht zu lang gerät. Ich hatte ein Stück gespielt von der Roughage Crew, Goldie und Haste, den beiden Produzenten, mit diesem wunderschönen, sensiblen, weichen Gitarren-Sample, wo immer sie das auch herhaben mögen, die beiden. Und habe das dann aufgegriffen im Grunde mit einer stilistisch ganz anderen, anders geratenen Musik, die man im allerweitesten Sinne vielleicht dem Post-Rock zuordnen würde. Für mich ganz persönlich subjektiv ist diese Band, die ich da gespielt habe, so etwas wie die Band dieses Sommers 2009. Ich habe sie auf dem diesjährigen Melt-Festival in einem Zelt gesehen. Und ihre Darbietung fand ich so entrückt, dass ich mich plötzlich fühlte, als sei ich nicht auf einem Festival unter mehr als 20.000 Leuten, denn so viel waren es in diesem Jahr auf dem Melt-Festival, sondern ich hatte das Gefühl, in einem vertrauten Club, sagen wir einfach mal Gebäude 9, Köln, an einem lauen Sommerabend unter 80, 90, vielleicht 120 Leuten zu stehen, ganz gemütlich und ganz versonnen dieser Band zuhören zu können, deren Name This Will Destroy You ist. Als ich nach Hause kam, suchte ich das Album vergeblich, von dem ich hätte schwören können, dass ich es habe. Kein Wunder, das Cover hat keinerlei Aufschrift. Ich habe es dann irgendwann gefunden und erst seitdem bin ich so etwas wie ein zufriedener Mensch wieder. Dieses Album heißt Field Study und This Will Destroy You, eine Band, die sehr ins Symphonische geht, die also nicht so verfrickelt spielt, irgendwelchen Riffs oder Läufen nachhängt, die, sondern ihre Klänge wirklich verdichtet zu Klangwolken, die wunderschön und endlos treiben können. Dieses Album heißt Field Studies, ist ein Split-Album mit dem New Yorker Duo Limbic System. Und This Will Destroy You selber, die hier zwei zum Teil überlange Tracks beitragen, kommen aus San Marcos in Texas. Danach habe ich dann die Legion of Two gespielt. Das ist ein zwischen allen Stühlen sitzendes britisches Duo. Ich glaube, beide kommen aus Irland, aus Dublin, ein Elektronikmusiker, ein experimentell orientierter Schlagzeuger. Diese Legion of Two arbeiten auf ihrem Album Riffs sehr stark Richtung Metal. Ich habe das extra einen Track ausgesucht, der das nicht ganz so stark bedeutet oder anzeigt. Der von mir ausgewählte Track, den muss man schon fast zur Ambient-Flanke des Albums zählen. Und abgerundet habe ich das Ganze mit Tordes und ihrem Charter Oak Foundation Track aus dem Beacons of Ancestorship Album. Ich will anhängen bis zu den Infos Peter Kruder aus Österreich, Musiker, Produzent, Kruder und Dorfmeister, eine Reihe anderer Formationen, Peace Orchestra, auch unter eigenem Namen. Er ist an seine private Kollektion gegangen und hat die aus seiner Sicht wichtigsten, für ihn subjektiv besten Tracks herausgesucht. Die Kollektion seiner Platten soll angeblich 35.000 Tonträger umfassen. Mit aufs Album gekommen sind unter anderem auch Tordes, aber auch ein Mann, den Peter Kruder zunächst als Soundtrack-Komponisten von Miami Vice und anderen US-Fernsehgeschichten kannte und nicht sonderlich schätzte, bevor er dann auf dessen ältere Aufnahmen aufmerksam wurde. Die Rede ist von dem Pianisten Jan Hammer, der es hier auch aufs Album geschafft hat mit einem wunderschönen Beitrag Darkness/Earth in Search of a Sun. 1 live. 4. Okay, was wir so in den letzten Minuten gehört hatten, das war so etwas verkurvt zwischen Indie und Elektronik. Ich möchte weitermachen mit Musik, die man vielleicht so ein bisschen, wenn man es nun mit gewaltgriffig machen wollte, in die Richtung Italo, Disco, Kraut, so in diese Richtung packen würde. Das englische Label Soul Jazz Records zum Beispiel, bekannt durch sehr geschichtsträchtige Compilations oder aber auch viele, viele Ausflüge in Richtung Bassmusik, Dubstep-Musik, hat so etwas, wie ich gelesen habe, so etwas wie eine House-Crew, also zwei Produzenten, die zum inneren Zirkel zählen, Subway nämlich, und diese beiden veröffentlichen jetzt das Subway 2-Album, also das zweite Album, und aus diesem Album hören wir zunächst den Titel Persuasion. Thank you. 1-2-4, Ladies and Gentlemen, einige Wege gehen oder laufen innerhalb der heutigen Show oder führen es noch besser gesagt nach Wien. Eben hatten wir Musik aus der Kollektion von Peter Kruder. Hier im Hintergrund, das ist eine wirklich richtig gute Band, Villa Lock, deren neues Album Cosmic Sister ich als sehr abwechslungsreichen, aber immer zu per se groovenden Trip empfinde. Entsprechend gut kommt der Opener schon daher hier. Cosmic Sister Disco, damit ist eigentlich, wenn nicht alles, so doch vieles gesagt. Wir bleiben noch einen Moment in Wien und gehen zu Freunden von Peter Kruder, nämlich Richard Dorfmeister und Rupert Huber, die zusammen Tosca sind und jetzt eine neue 12er veröffentlichen, die heißt Josie H. und kommt unter anderem im Spirit Catcher Remix. Und auch der ist alles andere als Wiener Kaffeehaus. Gemütlichkeit, Tosca. first words that you learned. Listen, child, and believe them till you die. Not long for me, for you see, dreams have all grown. And I saw one children of my own. 1 Live 4. Die wie im Zeitlupentempo inszenierte pure Schönheit, pur, wenn auch leicht verhangen. Dafür steht auch circa 15 Jahre nach dem Ende der glorreichen Cocteau-Twins Robin Guthrie, der ehemalige Kopf dieser Band, der gleichwohl natürlich immer noch und immer wieder Aufnahmen macht. Und wenn man so will, ist das so etwas wie ein Robin Guthrie-Sommer. Nach zwei EPs, die er jetzt veröffentlicht hat, kommt in Kürze ein neues Album von ihm unter eigenem Namen, Robin Guthrie nämlich. Zudem hat er mit dem britischen Grafikdesigner John Fox vor circa 2 Monaten schon ein Album veröffentlicht. Ich habe hier gerade aus der EP Angel Falls den Titel Camera Lucida gespielt von Robin Guthrie, der im Übrigen ja seit einigen Jahren auch mit seinem ehemaligen Bandkollegen Simon Raymond von den Cocteau Twins das wunderschöne Label Bella Union betreibt, auf dem zuletzt zum Beispiel auch die Fleet Foxes veröffentlicht haben. Die Band, die wir zuvor gehört haben, kein Zufall natürlich, weil sie mit ihrem Sound sehr stark in Richtung dieser Cocteau Twins Sounds schielt, aber nicht nur dahin. Das ist die dänische Band Mew, bei der ich mich jetzt schon mehrfach gefragt habe, ob diese, ich glaube es sind 3 Musiker, am Ende eine Form von Scharlatanerie betreiben. Ich bin aber zu dem eindeutigen Ergebnis gelangt, dass das nicht so ist. So kunstvoll, wie die ihre Songs verschachteln und soundmäßig auftürmen, da ziehe ich wirklich den Hut, und das ist keine Schaumschlägerei, glaube ich. Das ist wirklich klasse gemacht. Das hat eine wunderschöne Dramaturgie. Das ist für mich sowas wie Progressive Shoegazing Rock, wenn man so will. Und das neue Album von Mew ist jetzt soeben erschienen. No More Stories heißt es. Aus dem habe ich den Titel Reprise gespielt. Wenn wir nochmal auf die Engel zurückkommen, Angel Falls, die eine der aktuellen EPs von Robin Guthrie. Wer hat das nicht schon versucht, sich Engel bildhaft vorzustellen? Wenn ich das in diesen Tagen und Wochen tun würde, käme ich wahrscheinlich bei Sally Shapiro raus, die ich davor gespielt habe. Eine schwedische Sängerin. Ich habe vor wenigen Tagen noch mit einem befreundeten DJ aus Berlin längere Zeit telefoniert, der sie persönlich kennt und der mir genau das über sie gesagt hat. Sie ist ein Engel, und wenn sie das nicht ist, dann ist sie zumindest eine Prinzessin oder aber eine Elfe oder am Ende alles 3 zusammen. Sie ist wunderschön, etwas zurückhaltend, so seine Worte, schüchtern auch. Clubleben ist ihr eigentlich fremd, dieser Sängerin. Das überlässt sie ganz ihrem Freund Johan Agebjörn, der auch die Musik für ihre Alben, so viele sind es gar nicht, schreibt und produziert. Sie reduziert sich ganz auf den Gesang. Er besorgt auch die ganzen Remixe. Damit will sie nichts zu tun haben, kennt sie sich nicht aus. Ihre Stimme ist die personifizierte Unschuld. Das neue Album von Sally Shapiro, hier mal als absoluter Tipp, heißt My Guilty Pleasure. Einen Titel habe ich daraus gespielt, aber ich will es nun wirklich nicht dabei belassen. Hier ist der zweite, Save Your Love. Peace. See you. 1 Live 4. Zwei Sachen, zwei Musiken würde ich gerne hier noch namentlich auch benennen. Nachdem ich Sally Shapiro zum zweiten Mal hier ins Spiel gebracht habe, dann eine Gruppe mit ihrem neuen Album, die mir in den letzten Jahren, ich will da ganz ehrlich sein, in erster Linie durch fürchterliche Konzerte aufgefallen ist, an denen sie womöglich am Ende gar nicht mal selber unbedingt schuld gewesen ist. Ich habe wirklich nichts gegen schlechten Sound bei Bands, das kann man sich so zurecht trinken oder schön denken, aber das, was Sued Woman vereinzelt angeboten haben in diversesten Räumlichkeiten, darunter auch gläserne Diskotheken, das muss man zu ihrer Ehrenrettung sagen, in der ein Bandsound schlechterdings nicht abzumischen ist. Das war vom Sound her einfach katastrophal. Man ging raus, aber Folgen von solchen Konzerten, vor allen Dingen, ich habe sie 2-3 Mal unter solchen Umständen gesehen, sind dann, dass man am Ende denkt, na, die faden langsam aus, nehmen noch ein bisschen Geld mit, was sie live so machen können, und das ist es dann gewesen mit dem Leben im Magazin Living in a Magazine. Von wegen, ich finde das neue Album ausgesprochen clever und smart, gut geschnitten, die Tracks gut ausbalanciert. Things Are What They Used to Be, so heißt das Album, aus dem ich eben einen Titel gespielt habe, Lonely by Your Side. Und dann ein Bruch hin zu Yola Tengo, der amerikanischen Band, die jetzt ins geschätzt 12., 13. Album geht, aber der so etwas wie ein Spätwerk nicht gelingen will. Die Songs sind immer noch so frisch und so eigen gemeißelt. Es ist schwierig, ein oder zwei Sätze über dieses Album zu verlieren, denn jeder Song für sich hat eine im Grunde sehr ureigene Identität. Es gibt 13, 14, 15 Minuten lange Tracks, in denen das Improvisationstalent, der psychedelische Charakter der Band natürlich viel stärker zutage tritt. Dieser fast schon funk-soulige Track, gerade gespielt, so etwas habe ich in der Form von Yola Tengo, die ich ja nun auch seit weit mehr als 12, 13 Jahren verfolge, nach meiner Erinnerung auch noch nicht gehört. Gutes Album, Yola Tengo, Popular Songs, also populäre Songs. Der Titel spricht so ein bisschen dafür, dass die Band womöglich einen Humor hat, der meinem Westfälischen, so etwas trocken, nicht unähnlich sein könnte. Aber das ist Spekulation. Ich möchte weitermachen, nachdem wir heute schon Dorian Concept aus Wien gehört hatten, jetzt mit einem weiteren, relativ neuen Ritter der neuen Downbeat-Musik. Er kommt aus Sydney, Australien, nennt sich This One, ist im privaten Beruf Software-Experte, Lehrer, der, wie ich gelesen habe, zum Beispiel Ableton Software Klassen, Schulklassen näher bringt, aber gleichzeitig treibt er sich auch viel in Clubs rum. Seine Tracks werden weltweit gespielt mittlerweile. Auch bei Mary Ann Hobbs, die bald mit dieser großartigen Compilation um die Ecke kommen wird. Hier natürlich auch This One aus Sydney. 1 Live 4 um 3 Minuten vor 1, Ladies and Gentlemen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich bei dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich möchte dir und euch alles Liebe, alles Gute wünschen für die anstehende Woche. Werde jetzt gleich auch meine Sachen hier zusammenpacken und mich dann auf die Rückfahrt begeben, die vermutlich wie in den letzten Wochen und Monaten häufig auch das Doppelte an Zeit in Anspruch nehmen wird. Ich muss gestehen, dass ich diese Musik hier, seit sie mir vor die Augen und an die Ohren näher gekommen ist, mit großer Begeisterung und Vergnügen höre und beim Autofahren immer wieder feststelle, ich fahre nur noch halb so schnell. Das hier ist, ich hatte es eben gesagt, This One aus Sydney. Ich schließe mit der schon erwähnten Post-Rock-Band Limbic System, die ein Split-Album gemacht hat mit This Will Destroy You und die wir hier hören mit dem Titel Skull Truth, abschließend im BBO Remix. Also, mein Name ist Klaus Vier, ciao, macht's gut.